Erster nach langer Zeit spricht Gott zu Elia. Er sagt, geh zu Ahab. Ich will wieder Regen schicken. Zweiter Elia geht zu Ahab. In Samaria haben die Menschen großen Hunger. Dritter Ahab ruft seinen Diener Obadja. Obadja liebt Gott sehr. Vierter Isabel wollte Gottes Propheten töten. Aber Obadja versteckte 100 Propheten in Höhlen. Er gab ihnen Brot und Wasser. Fünfter Ahab sagt zu Obadja, wir suchen Wasser für die Tiere. Vielleicht finden wir Gras. Dann sterben die Tiere nicht. Sechster, sie teilen das Land auf. Ahab geht in eine Richtung. Obadja geht in die andere Richtung. Siebter, Obadja sieht Elia auf dem Weg. Er erkennt ihn und verbeugt sich tief. Er fragt, bist du es, Elia? Achter, Elia antwortet, ja, ich bin es. Sag deinem Herrn, Elia ist hier. Neunter, Obadja sagt, warum tust du das? Ahab wird mich töten. Zehnter, Ahab hat dich überall gesucht. Er hat in jedem Land gefragt. Niemand hat dich gefunden. Elfter, und jetzt soll ich sagen, Elia ist hier. Zwölfter, wenn ich gehe, nimmt Gottes Geist dich weg. Ahab findet dich nicht. Dann tötet er mich. Ich diene Gott schon lange. Dreizehnter, weißt du nicht, was ich getan habe? Ich habe 100 Propheten vor Isabel gerettet. Ich gab ihnen Essen. 14. Und nun soll ich sagen, Elia ist hier. Er wird mich töten. 15. Elia sagt, ich verspreche es. Heute zeige ich mich Ahab. 16. Obadja geht zu Ahab und erzählt es ihm. Ahab geht zu Elia. 17. Ahab sieht Elia. Er sagt, bist du der Mann, der Israel Unglück bringt? 18. Elia sagt, nicht ich bringe Unglück. Du und deine Familie tun das. Ihr habt Gottes Regeln vergessen. 19. Hol jetzt alle Leute zum Berg Karmel. Bring auch die 450 Propheten von Baal mit. 20. Ahab schickt Boten zu allen Israeliten. Die Propheten kommen zum Berg Karmel. 21. Elia sagt zum Volk, entscheidet euch endlich. Wenn Gott Gott ist, folgt ihm. Wenn Baal Gott ist, folgt ihm. 22. Elia sagt, ich bin der einzige Prophet von Gott. Baal hat 450 Propheten. 23. gibt uns 2 Stiere. Die Propheten von Baal wählen einen. Sie legen ihn auf Holz ohne Feuer. Ich mache das Gleiche. 24. ruft euren Gott an. Ich rufe meinen Gott an. Der Gott, der mit Feuer antwortet, ist wahr. 25. Elia sagt zu den Baal-Propheten, fangt an. Ihr seid viele. Ruft euren Gott, aber macht kein Feuer. 26. Sie rufen Baal von morgens bis mittags. Sie sagen, Baal, antworte uns. Aber es bleibt still. 27. Am Mittag lacht Elia. Er sagt, ruft lauter. Vielleicht schläft er. Vielleicht ist er auf einer Reise. 28. Sie rufen sehr laut. Sie schneiden sich mit Messern. Überall ist Blut an ihnen. 29. Der Mittag geht vorbei. Sie rufen weiter. Aber es kommt keine Antwort. Niemand hört sie. 30. Elia sagt zum Volk, kommt zu mir. Er baut den alten Altar von Gott wieder auf. 31. Elia nimmt 12 Steine. Das ist für die 12 Stämme von Israel. 32. Er baut einen Altar für Gott. Er macht einen Graben um den Altar. 33. Er legt das Holz bereit. Er schneidet den Stier. Er legt ihn auf das Holz. 34. Er sagt, holt 4 Eimer Wasser. Gießt es über das Opfer. Sie tun es 3x, 35. Das Wasser läuft überall hin. Auch der Graben ist voll mit Wasser. 36. Elia betet, Gott von Abraham, Isaak und Israel. Zeige heute, dass du Gott bist. Zeige, dass ich dein Diener bin. 37. Antworte mir, Gott. Die Menschen sollen wissen, du bist der wahre Gott. 38. Da fällt Feuer von Gott vom Himmel. Es verbrennt das Fleisch, das Holz und die Steine. Sogar das Wasser ist weg. 39. Das Volk sieht das. Sie fallen auf den Boden. Sie rufen, Gott ist der wahre Gott. 40. Elia sagt, fangt die Propheten von Baal. Keiner darf wegrennen. Elia tötet sie am Bach. 41. Elia sagt zu Ahab, geh und iss etwas. Ich höre schon den Regen kommen. 42. Ahab geht essen. Elia geht oben auf den Berg. Er beugt sich tief zur Erde. 43. Er sagt zu seinem Diener, schau zum Meer. Der Diener schaut 7-mal. Erst dann sieht er etwas. 44. Beim 7. Mal sagt der Diener, eine kleine Wolke kommt. Elia sagt, sag Ahab, er soll schnell nach Hause fahren. 45. Der Himmel wird schwarz. Es gibt viel Wind und viel Regen. Ahab fährt nach Jezreel. 46. Gott gibt Elia viel Kraft. Elia rennt sehr schnell. Er kommt noch vor Ahab in Jezreel an.